Peter Wanderer, willkommen zur 12. Ausgabe des Greifenklaue Podcast. Puh. Der einzige Podcast, auf den noch Grein stolz wäre. Das klappt hier nicht. Heute mit Aktienzwickel und Christophorus. Sehr gut. Ja, heute geht es um den Secret Santicor. Der Weihnachtsmann oder der Geheimnachtsmann kommt nach Deutschland. Verflucht. Ich hoffe, du hast irgendwas von der Aktion mitbekommen. Ja, na klar. Sehr gut. Ich erkläre sie trotzdem gleich nochmal. Aber zuerst kommen noch aktuelle Weihnachtstipps. Wir hätten... Naja, hast du was vorbereitet? Na klar. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Empfehlenswert an der Stelle, wer es noch nicht gespielt hat, wenn wir jetzt Bereich Computerspiele einsteigen wollen. Legend of Grimrock. Erste Frage, reicht dazu mein neuer Laptop? Nein. Schade. Immer noch nicht. Nein, dürfte daran verzweifeln. Aber Legend of Grimrock stellt generell keine hohen Anforderungen an den PC. Außer an deinen. Ich Jungs auch nicht. Geholfen hat es mir immer noch nicht. Nein, liegt daran, dass deine Ansprüche wiederum zu niedrig sind. Ja, ein ganz klassisches Dungeon-RPG, wie Eye of the Beholder, damals nur in modernerem Gewand. Die Grafik ist schon etwas aktueller. Das ist auch der Grund, warum es bei dir nicht läuft. Ja. Also schon mit ein paar netten Effekten, aber ein ganz klassischer und oldschooliger Dungeon-Crawler. Im Stil von Eye of the Beholder, damit kann man es, glaube ich, vergleichen. Richtig, wie ich schon erwähnte. Ganz genau. Achso, das hast du gesagt. Ne? Ja, hab ich gar nicht gesagt. Ja. Macht auch Spaß, ist nicht ganz ohne. Wenn man weiß, wo man ansetzen muss, wird es ein bisschen einfacher. Aber nichtsdestotrotz macht es unheimlich viel Spaß, weil es mit ganz einfachen Mitteln wirklich Spannung erzeugen kann. Also ich erwähnte es auch mal im Greifenklaue-Thread im entsprechenden, dass... wer schon einen Kampf hinter sich hat und die Lebensenergie sehr niedrig ist und Fackeln mit sich führt, die aber plötzlich ausgehen und man hört in den dunklen Gängen plötzlich Schritte auf sich zukommen und man flieht und die Schritte verfolgen einen. Ja, das ist nicht ganz ohne. Der pure Horror. Definitiv. Für jeden Rollenspieler ein absoluter Horror. Zum Glück habe ich mir die Version für künstliche Intelligenzen besorgt und eine KI angeheuert in Form von Christoph Oros. Denn es gibt eine Adaption fürs Rollenspiel, nämlich Grimstein. Jawohl. Die Berichte. Die richtige Rollenspielvariante. Ein Fanwerk für Dungeon Slayers. Mittlerweile auch enorm Ausmaßen von immerhin, ich glaube, 25 Seiten. Oder ja, so. Derzeit 25 Seiten. Es wird ja auch stetig ausgebaut. Ja. Und es gibt dazu auch noch übrigens die Pub-Counter. Ja, richtig. Gibt es auch noch. Also es hat sich tatsächlich zu einem Mammutwerk entwickelt. Das ist auf jeden Fall schon mal, wenn man bedenkt, dass, glaube ich, auf einer Seite quasi eine Ebene beschrieben ist, mehr oder minder. Quasi ist das richtig. Schon ein Megadan, schon ganz locker. Das stimmt. Also manche, gut, wir haben es ja getestet, manche Ebenen sind ja relativ schnell durchforstet. Ja, oder manchmal geht es auch nicht weiter irgendwo. Weil es von der Ebene noch nicht existiert. Von der reinen Fläche her ist es ja relativ schnell gemacht, aber es ist ja nicht ganz ohne, wie du feststellen musstest. Richtig, das macht den Reiz aus. Von den Gegnern her kann man da durchaus schon mal an den Falschen geraten. Auch in den ersten Leveln. Das, ja, also auf den ersten Leveln Golems ist auch bei Dungeon Slayers gemein. Aber das stimmt. Die meisten Golems haben sich ja bisher dadurch ausgezeichnet, dass sie einem sehr festen Rhythmus gefolgt sind. Also man ihnen mehr oder minder ausweichen konnte. Bis auf den Knochen-Golem zum Schluss, aber der ist auch nicht ganz so hart. Das stimmt, von den Lebenspunkten her und von der Rüstung her durchaus bezwingbar. Ja. Und ich glaube, du warst ja oder bist da Level 3 auch schon gewesen. Also da war er oder ist er ja schon. Ja, ich bin kurz vor Level 4. Genau. Also Stufe 4. Ja. Und das vierte Level durfte ich mir auch erkunden. Und ich glaube, 3 habe ich komplett durch. Ja. Ja. Also von daher zu bewältigen. Ja, gewesen. Genau. Wobei es gibt auch pro Runden, die ganz anders ausgegangen sind, weil man natürlich nicht. Golem, Angriff! Und vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, man hat am Anfang noch keine Ausrüstung. Man soll sich also möglichst schnell irgendwas einfallen lassen. Das ist ja auch das Gemeine an dem Spiel. Also es ähnelt ja da wirklich dem Rollenspiel, dem Computerrollenspiel sehr. Man startet wirklich mit überhaupt gar nichts. Weder Rüstung noch Waffen. Nackt. Ja. Und wer da also sehr unbedarft dran geht. Nackt. Ich dachte, ich hätte wenigstens was an, aber das ist jetzt... So, den Lendenschurz. Das hätte ich alles ganz anders gespielt. Wir müssen auch von vorne anfangen. Verflucht. Also meinst du, die erste Waffe hättest du schon gehabt? Verstehe. Oh, oh, oh. Ja. Das im Dezember. Die. Ja, es ist, also gesagt, nicht ganz ohne. Wobei... meine Glieder sind schon ganz steif gefroren. Der Nachteil so ein bisschen ist, dass... dadurch, dass es ein Fanwerk ist, also ich weiß nicht, inwiefern da wirklich gegengelesen wurde, weil manches noch ein bisschen missverständlich ist, muss ich leider sagen. Ich habe mich die Ebenenbezeichnungen abgemeldet, weil ich spielen will. Die Ebenenbezeichnungen passen ganz selten mal nicht. Also da ist anstatt Ebene 1 heißt dann Ebene 01 und da sucht man natürlich wie wild, wo ist jetzt Ebene 01, wo ist der Unterschied? Ich finde, das kann man noch erkennen, ehrlich gesagt. Nein, weil es gibt auch eine Ebene plus 1 zum Beispiel, also von da guckt man ja schon ganz automatisch nach einer Ebene 0,1. Gut, ich verzeihe dir sämtliche Schwächen als Spielleiter. Danke. Also man muss da vielleicht auch schon ein bisschen querdenken, was normalerweise nicht schwer fällt, mir schon. Also im Abenteuer selber muss man auch sehr viel querdenken und das gefällt mir wiederum. Also kann man durchaus empfehlen, absolut. Kann man auch mit anderen Systemen sicherlich umsetzen, aber dann Slayers kann man ja kostenlos komplett im Netz runterladen, insofern das System der Wahl. Genau. Ja, auch ich habe eine Empfehlung. Nämlich kürzlich erst gespielt X-Wing. Kennst du schon? Star Wars. Und zwar nicht das Computerspiel oder sowas, wie du vielleicht schon dachtest, sondern das Brettspiel. Hätte mich auch gewundert, wenn du 20 Jahre danach... nach Erscheinen. Ach, 20 Jahre erst. Doch, stoßen wir erst. Ja, also. X-Wing ist von Fantasy Flight Games, einem nicht ganz unbekannten Brettspielehersteller, der ja auch regelmäßig übersetzt wird von Heidelberger Games. Mhm. Oder Heidelberger Spiele. Und nee, da steht es noch nicht. Ich habe es tatsächlich noch nicht gekauft. Ich wollte es heute kaufen, muss aber lange arbeiten und konnte nicht im Spieleladen vorbeigehen. Ja, ich war etwas enttäuscht von mir, aber so ist das manchmal. Ja, ich habe es jedenfalls am letzten Mittwoch Probe gespielt mit Glorian Underhill, einem anderen Blogger, in einem Warhammer Club. Jetzt weiß ich also zum einen, was ein Warhammer Club ist. Club? Oha, das sind die Elite der Warhammer. Ja, also das, was sie aufgebaut haben, sah tatsächlich recht schön aus. Ja, X-Wing. Also man spielt auf einem 90x90 Zentimeter großen Spielfeld. Komplett ohne Markierung. In dem Fall war es eine Weltraumkarte vom Hubble-Teleskop bei Poster XXL ausgedruckt. Und das ist ja mal eine coole Idee. Anrauen lassen oder so. Und man sollte noch sagen, genau, das Spielprinzip stammt von Wings of War. Das wurde ja irgendwann auch mal umbenannt in Wings of Decision, Wings of... Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das ist ja quasi ein Dogfighting Erste Weltkriegsflieger Brettspiel, wo also quasi die Kampfflieger, der Rote Baron und so weiter gegeneinander antreten. Und in diesem Stil ist X-Wing auch ein bisschen gestreamlined. Und die Grundbox enthält drei Modelle, ein X-Wing, zwei TIE Fighter. In der sogenannten ersten Welle gab es jetzt weitere Modelle, den Y-Wing. Und was war es denn noch? Ein TIE Interceptor. Wahrscheinlich, genau. Ja, und dann angekündigt sind auch schon größere Modelle wie der Millennium Falke für die zweite Welle und ein A-Fighter, glaube ich. Mhm. Und ja, bei den TIEs gibt es dann auch noch irgendwelche TIE Advanced, was jetzt gab, und TIE Interceptor später. Okay. Genau. Naja, also jedenfalls, die stellt man auf und dann hat quasi jedes Fluggerät ein Manöverbogen. Das heißt, da steht dann zum Beispiel drauf, in Zoll, von 1 bis 5 Zoll, ob ich gerade ausfliegen kann, ob ich eine leichte Links- oder Rechtskurve oder eine steile Links- oder Rechtskurve machen kann oder ein Wendemanöver. Ah, das erinnert mich, es gab mal ein Kartenspiel von Star Wars. Das erinnert mich gerade schwer daran, weil da konntest du auch nämlich irgendwie Rollen machen und links ausweichen, rechts ausweichen, links ausweichen, rechts ausweichen. Ja, genau. Wahrscheinlich das gleiche. Ja, also X-Wing ist ja ganz neu. FFG hat ja die Star Wars Lizenz erst kürzlich übernommen. Das ist quasi erstes Produkt. Auf der Spielemesse in Essen gab es wohl den Prototypen des Brettspiels. Hat sich aber noch einiges verändert. Die Modelle sehen echt schick aus. Originalpreis amerikanisch ist wohl 40 Euro. Originalpreis deutsche Version ist 35 Euro. Internetpreis ist 25 Euro. Also 40 Dollar, 35 Euro. Nee, 40 Euro schon. Umlässig. Also okay. Keine Ahnung, wie viel das in Dollar ist. Ja. Gut, das klingt ja schon mal nicht so teuer. Ja, yeah, es wird auch günstiger. Und bei Kai im Laden, wohl angeblich für 20 Euro. Oh. Allerdings konnte sein, dass ich sämtliche Exemplare ausverkauft habe. Ja, und Einzelmodelle kosten irgendwie auch so 13 Euro und bei Kai im Laden wohl bis zu 8 Euro runter. Im Internet habe ich sie gesehen für 10 Euro. Ja. Sehen aber sehr cool detailliert aus. Also man kriegt auch durchaus was fürs Geld. Ist nicht so, dass das... Es hat keine Ähnlichkeiten zum Beispiel mit diesem Collectible... Weißt du, wo die X-Wings da zusammengesteckt hast. Nachdem... Naja, okay. Also... Das, was man da kriegt, hat schon eine vernünftige Qualität. Ja, genau. Und dann legt man jede Runde geheim fest mit so einem kleiner Drehschablone, welches Manöver man macht. Also wie schnell man in welche Richtung fliegt. Wenn man besonders langsam fliegt, kann man sich dabei erholen. Und dann gibt es so besonders stressige Manöver, die Stress auslösen, wie zum Beispiel, wenn ich eben umdrehe im vollen Flug. Ja, die verschiedenen Raumschiffe haben natürlich noch verschiedene Sonderfähigkeiten. X-Wings zum Beispiel können Zielerfassung machen. Das heißt, sie können Würfel rerollen, wenn sie schießen. TIE Interceptor können zum Beispiel eine Seitenrolle machen, um dann aus dem Schussfeld zu kommen oder jemand anders ins Visier zu nehmen. Und so weiter. Oder der Y-Wing hat eine Ionenkanone, die macht nicht so viel Schaden. Die kann aber ganze Systeme sozusagen des Schiffs außer Gefecht setzen, sodass der nur noch weiter fliegt mit der Geschwindigkeit 1. Sprich, man auch weiß, wo er nächste Runde ist. Naja, und so geht das gut zur Sache. Ne? Also jede Runde wird das neu verdeckt gelegt, denn der beste Pilot fängt an zu schießen. Ja, und dann ist, wenn man Glück hat, schon der erste Teil weg, wenn man selber wieder dran ist. Das klingt schon mal sehr spannend. Ja, das ist echt cool. Also hat viel Spaß gemacht. Also wer noch nichts zu Weihnachten sich gewünscht hat, zack, auf die Liste. So, jetzt aber zum Secret Centicore. Was können wir dazu sagen? Ja, ich fange mal an, nach dem Schluck Bier. Also im letzten Jahr gab es den Secret Centicore. Ich habe unter anderem, glaube ich, durch den Rorschach Hamster davon erfahren, der dort auch etwas auf Englisch veröffentlicht hat. Unser Download hat mich echt beeindruckt. Ganz viel tolles Spielmaterial von vielen, vielen verschiedenen Blogs und Leuten, die Sachen, von denen ich nicht gedacht hätte, dass sie nützlich wären, zu sehr tollen Listen und Tabellen zusammengestellt haben. Also angefangen von W30 Goblin-Mutationen oder was alles in Gängen an Besonderheiten lauern kann und so weiter und so fort. Und ja, habe mir damals schon überlegt, ob man das nicht nach Deutschland bringen könnte. Hatte damals schon ein paar Leute gefragt. Und jetzt im Oktober habe ich dann nochmal eine Umfrage gestartet. Ne, im September war es schon, egal. Welche so bei meinen Blog-Kontakten, die etwas enger sind, wie da das Interesse aussehe. Es war auch genug Feedback da. Und insofern habe ich dann mal im Oktober das gestartet. Nee, auch im September. Mhm. Aber bis Oktober mussten die Wünsche eingereicht sein. So, insgesamt sind 23 Wünsche beisammen gekommen. Es geht jetzt also darum, diese Wünsche zu verteilen. Das heißt, wir haben diese Episode im Oktober schon aufgenommen. Senden sie aber erst im Dezember, weil vorher sollen ja die anderen die Wünsche nicht erfahren. Also wir haben 23 Wünsche, was wir jetzt machen. Wir würfeln den aus, den Wunsch. Dann würfeln wir aus, wer ihn kriegt. Ja, ich stelle noch den Wunsch kurz vor. Und den Block. Mhm. Ja, und du bitte machst eine Spontanlösung dieser Frage. Nee, wir können ja auch über den Wunsch auch noch kurz reden. Sind viele interessante Sachen dabei, oder eigentlich sind alle Sachen interessant, aber geschmacklich spricht mich sicherlich das eine mehr an als das andere. Demnächst wird es wieder anders gehen. Das ist normal. Menschenskinder, das stimmt. So, wichtige Voraussetzungen waren noch, oder wo es Probleme gab. Also erstens, es sollte ein Wunsch nach Spielmaterial sein. Zweitens, es sollte keine konkrete Anzahl auftauchen. Ja, und die Vorgaben, es soll auch zum Beispiel kein System vorgegeben sein. Mhm. Ja, also das gab es jeweils. Wurde denn alles dahingehend erfüllt? Ja, zum Glück habe ich ja eine E-Mail-Adresse eingerichtet und konnte so zurückschreiben, wenn irgendwas nicht erfüllt war. Und so hat sich dann schließlich alles geklärt. Denn tatsächlich gab es einen Wunsch nach ja, quasi nach einem Wissensartikel oder nach einem, worüber war der? Ach genau, was einen bei Online-Rollenspiel, welche Programme man sich da wünscht. Mhm. Ja, das wäre eher so ein Rechercheartikel. Ja, und irgendwo anders hat die 20-Tabelle geschrieben, aber das ist ja, ne? Weil wir mal sehen, ob der den Wunsch erfüllt, ob der 12 draus macht oder wie der Rorschach-Amster beim Engfen Secret Centico, der macht irgendwie eine W100-Tabelle draus. Oh. Ja. Gut, es sind 23 Wünsche, das heißt, wir müssen erstmal mit dem W6 entscheiden, ob wir die ersten 12 oder die zweiten 11 Wünsche machen. Ja, das würfelst am besten, na, würfel ich mal. Achso, du traust mein Glück nicht. Nein, nee, okay. Ach, du machst ja wieder gleich die 24 draus, das weiß ich doch jetzt schon. So, die ersten 12, da kann schon mal nichts schief gehen. Und eine 12, siehst du? Ja, ja. Wäre dir auch passiert. Bloß mit deinem. Also, der 12. Wunsch. Von Joni, Johnny. Von Ye Old, Old Beer. Also, bitte nicht was? Bier, sondern Bär. Zum Ach so. Der alte Eulenbär. Beziehungsweise der neue Eulenbär. Also, na, siehst du, da haben wir etwas. Schätze, die aus anderen Dimensionen Ebenen stammen, wünscht er sich. Das ist doch schon mal eine coole Sache. Ja. Fallen mir auch spontan welche ein, aber. Ja, da kannst du natürlich, da kann er einem ja eine ganze Latte, da ist man ja auch nicht aufs Thema beschränkt. Also, das ist eine, denke ich, den kann man echt sehr gut erfüllen. So, dann wollen wir mal gucken, wer ihn kriegt. So, die fällt natürlich selber raus. Das heißt, wir haben noch 22 Wunschempfänger. Das heißt, die 12 fällt hier jeweils weg. Egal, ob der erste oder zweite Bereich. So, der erste Bereich geht an die 5. An den Carsten. Und wir würfeln noch außerdem aus die Veröffentlichungswoche. Und zwar, das machen wir ganz einfach, nur am Anfang. Dritte Woche. Die werden ja über Advent veröffentlicht. Mhm. Ja, das heißt, mit anderen Worten, ne, wir haben jetzt dritte Adventswoche ausgewürfelt, der nächste Wunsch kommt dann für die vierte Woche, der nächste für die erste und so weiter. Und in dem Rahmen kann ja jeder Blogger selber entscheiden, wann genau er wie, was, wo machen möchte. So, dann notieren wir das noch hier. Wunsch 12, dritte Woche. So, damit ist Carsten abgehakt und Wunsch 12 ist abgehakt. Jetzt haben wir noch 22 Wünsche. Das heißt, jetzt kommt erstmal wieder, wer startet. Das möchte ich jetzt würfeln. Ja, sollst du auch. Na, guck mal. Das wäre dann quasi die Nummer. Ja, genau. Nummer 12 ist ja weg. Also wäre es die Nummer 13. Ja, der Wunsch ist, was könnte ein Drache, ein Räuberhäuptling, ein Pirat, etwas anderes Ikonisches als Lösegeld für eine entführte Kaufmannstochter verlangen? Ein Wunsch von Tequila aus von Tequilas Welt. Mhm. Ein Blog, der sich auch oft mit Brettspielen beschäftigt, der unter anderem X-Wing vorstellt. Tada, so fließt sich der Kreis. Gut, also Wunsch 13. Gucken wir mal, an wen der geht. Selbe Spielchen, jetzt sind es allerdings nur noch ein Kandidat ist weg. Zwei Kandidaten sind weg. Also gibt es 21 Kandidaten. So, 4 im zweiten Segment. Das wie oft ich ja 6 im Würfel, toll. Wieder ab der 13. 1, 2, 3, 4. Geht an Ather. Oder heißt der Altair? Habe ich, glaube ich, nicht mitgeschrieben. Vom Zauberferne-Blogspot.de. Bekommt Wunsch. Ja, dann viel Spaß damit. 13. So. Ja, wie ich es aufschreibe, klar. Ja. Mhm. So. Das heißt, wir haben jetzt noch. Moment, brauche ich auch noch einen Haken. So. 23 weniger 2 sind 21 Wünsche. Das heißt, wir kommen bald zum W20. Mhm. So, jetzt bleiben wir aber erstmal beim fünften des zweiten Segments. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt geht es um folgenden Wunsch von Dr. Domani vom gleichnamigen Blogspot. Gleichnamigen Blog meine ich. Bei WordPress allerdings. Ich wünsche mir eine Liste von Dingen oder Begegnungen, über die eine Gruppe von Abenteurern stolpern kann, während sie durch die Kanalisation einer großen Stadt wartet. Ah ja. Das ist doch auch etwas, wo einem viel zu einfallen kann. Auch sehr klassisch. Also der Original Secret Centico ist ja extrem oldschoolig. Also hier sind ein paar Sachen drin, die man jetzt, glaube ich, nicht so für mit D&D Classic spielen würde, könnte. Also es sind auch noch ein paar andere Genres gefragt. Aber einige Wünsche sind auch echt sehr oldschoolig. Ja, Kanalisation ist immer drin. Ja. Ist auch wichtig. Dreckwasser muss weg. Hygiene, ja. Richtig. Nur richtig. So, gucken wir an wen. Die 8 im zweiten Segment beginnt wieder hier. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Ah, geht an Jan, dem anderen Teil von Das Herzliche Rollenspiel, jetzt unter malspöler.de oder de Malspöler. Ja, der Blog vom Deich. Aber ich glaube, er ist Stuttgarter, aber das nur am Rande. So. Also eigentlich der Geschirrspüler heißt. Jetzt muss ich mal den Wunsch wiederfinden. Da haben wir ihn, die 18. Die 18 an die 20. 18, das wäre erste Woche. Erste Woche, ja. Nee, wir machen ja. Beginnen mit dritte Woche. Ich habe mein Slayer-Buch wieder gefunden. Ach, das freut mich ja. Das war nachher. So, jetzt haben wir also noch 20, weil 3 wechselt. Gucken, ob ich die durchgekreuzt habe. Zack, zack. Übrigens ist unser Vorbild natürlich die Söhne Sigmas, der Podcast. Die haben übrigens auch einen Wunsch geäußert. Die haben ja ihre quasi auch zu einem Wettbewerb ausgerufen. Ein Abenteuerwettbewerb. Und machen ihre Coming-out, wollte ich schon sagen. ihren Wettbewerbsentscheid auch via Podcast. Also wir stehen da in Tradition. Gut, du darfst jetzt mit einem W20 den nächsten Wunsch bestimmen. Das machen wir. Die 11. Das ist klasse. Da ist nicht direkt die 11. Also sprich, vorher war noch keiner weggestrichen. Das ist ein Wunsch des D6 Ideas Team. Die haben insgesamt 2 Wünsche, weil sind ja auch mehrere. Da darf man auch mehrere Wünsche haben, finde ich. Na klar. Ja, und D6 Ideas ist ja ein Blog sozusagen von den Aktiven der Blutschwerter, die versuchen, Spielmaterial zu präsentieren. Mhm. Ja, insofern seien wir mal gespannt. Also, unser Wunsch wäre ein Gesinnungssystem. So, Wunsch ist weg. An wen geht er? Das wäre wieder der W20. Die 16. So, jetzt dürfen wir nicht auf die 16 gucken, sondern müssen hier zweimal überspringen, weil zwei schon abgehakt sind. Nämlich die 5 und die 16 selber. Also nur bei der 18. Das wäre Dr. Domani. Bekommt Wunschnummer. Mhm. Darf sich ein Gesinnungssystem ausdenken. Gesinnungssystem, ja. Gut, das ist natürlich schon ja sportlich. Sportlich. Ja, irgendwer fragte mich noch, warum wir das nicht, warum man nicht W20-Tabelle sich wünschen darf. Ganz einfach, weil ich mir auch eine W1000-Tabelle wünschen kann. Ja, oder eben, du würdest das machen. Nö, würde ich nicht, weil in der W1000-Tabelle größtwahrscheinlich 99% Schrott ist. Ja, davon ist aus. Also von daher ist es schon sinnvoll, von dem, der schreibt, so quasi selber den Umfang zu bestimmen. Das ist ein Gesinnungssystem, das ja auch leicht umsetzen, aber man kann es ja auch sehr schwer machen. Naja, bin ich gespannt. So, die 11, dann müssen wir hier noch hinschreiben, der Wunsch geht an. Die 18 und jetzt sind wir in der zweiten Woche. So. Wunsch ist weg. Dr. Domani hat sich gewünscht, ist verwünscht. Ist verwünscht. Achso, heißt das anders? Skandal. So, dann nochmal der W20 jetzt von mir. Erstmal wieder, um welchen Wunsch es geht. Die 17. Also wir überspringen hier 3, dann sind wir schon bei 20. Sind wir bei Wunsch 21, weil wir 4 überspringen. Ja. Ah, von Wormy. Und Wormys Kö Wordpress. Den man kennt von, aus, über, natürlich von Pathfinder. Ne, hat damals den deutschen Pathfinder, also quasi den original Pathfinder-Blog immer wieder Artikel übersetzt. Und ist ja quasi dadurch mit ins Kernteam von Pathfinder reingerutscht. War mit bei den ersten Übersetzern dabei. Ich muss mich da gerade an unser Foren-Rollenspiel erinnern. Das hat er auch angeleiert, aber nicht sehr lange. Ja, aber das würde ich nicht zum Vorwurf machen. Wollte ich nicht sagen, ich habe mich nur daran erinnert. Ich erinnere mich noch an Tunnelorn bei Moritz. Da ist ein Labyrinthlord Online-Rollenspiel, das mein Held recht schnell gestorben. Recht unheldenhaft. Aber so ist das bei Labyrinthlord manchmal. Naja, jedenfalls, danach ging es dann auch nicht mehr weiter. Also ich nehme an, es lag an meinem Tod. Ja, also doch im Heldentod. Also genau, halt am Tod meines Charakters. Sollte man ab und an mal unterscheiden. Schon bricht die ganze Geschichte zusammen. So, das wäre der Wunsch. Gucken wir, wo er hingeht. Nämlich... zip. Die Nummer 16. Wir müssen nicht überspringen. So, bei der 17. An Tartex von Tartex Blogspot kommen. Kenne ich aus dem Tunnelhorn. Macht sonst einen hauptsächlich englischsprachigen Blog. Hat auch einige Blogs, die ich tatsächlich vorher nicht kannte, angesprochen. Die Aktion ist auch was Schönes. So, das ist Wunsch 21. Achso, den haben wir gar nicht vorgelesen. Ja. Das ist jetzt übrigens die dritte Woche wieder. Also, ich hätte gern einen Beitrag zum Thema nur aus Frauen bestehende Assassinengilde, die sich gegebenenfalls einer Rebellion gegen den bösen Herrscher anschließen wird. Falls das als zu schwammig erscheint, noch als Anregung. Wieso dürfen dann nur Frauen mitmachen? Ja, genau, Diskriminierung. Wie baut man das in eine Kampagne ein, in der die Spieler für die Rebellen wirken? Beschreibung der Gilde. Im Prinzip reicht es mir aber, wenn der in Häkchen Glückliche nur das Thema abbekommt und frei entscheiden kann, was er damit anfangen will. Ja. Würde ich sagen, da hat er das Gute zusammengefasst. Ja. Kleiner Tipp, man kann sich ja schon mal an den Amazonen orientieren. Ah, tatsächlich. Mhm. Und noch ein kleiner Tipp, man sollte im Zuge der Erfüllung dieses Wunsches nicht zu viele Xena-Folgen gucken. Das macht weich in der Birne. Und das außerdem. So. Da haben wir alles abgehakt. Natürlich nicht gestrichen. Und von die 17. So, dann darf ich ja wieder Glücksfee spielen. Ja. Ich wollte eigentlich noch was zum Wunsch sagen, aber... Achso, dann... Ich finde es zwar schon, das ist natürlich auch nicht ganz, ganz leicht, nichts, was mir jetzt so in 10 Minuten einfallen würde. Aber ich glaube, wenn man da erstmal 2-3 Wochen Brainstorming macht und dann was aufschreibt, fallen da einem coole Dinge ein. Und letztlich kann er ja ein Abenteuer draus machen, kann eine Quellenbeschreibung draus machen über die Gilde, mit Abenteueranregungen anwürzen, wie auch immer. Zum Beispiel. Kann ich mir cool vorstellen. Ja. So. Ist ja auch nicht aller Tage. Aller Tage Abend. Oh, gibt es auch nicht alle Tage, wollte ich sagen. 2, 3, 4, 5, 18 gibt es noch, also 19, 20 wären Reroll. So, ich rolle den Würfel, die 10. Wunsch 10. Muss man einen überspringen? Hier noch nicht. Die 11? Nee, müssen wir nicht, das ist ja, achso, die 5. Ist ja kein Wunsch. Genau. Was ist das Schwert der Euridike? Euridike. Das ist der zweite Wunsch des D6-Teams. Eigentlich der erste, aber. So ist chronologisch gesehen der erste, aber der zweite gewürfelte. Korrekt, ja. Möchtest du vielleicht auch auswürfeln, an wen er geht? Na, wenn es sein muss, habe ich auch das gern noch. Und kommt die 18, ich weiß es, das bin nicht ich. Möge das Schicksal. Das ist leider die 3. So, das ist ein Ono alias Belchum. Der ja unter anderem bei Space Pirates ziemlich aktiv ist. Bekommt Wunsch 10. Wir sind jetzt in der 4. Woche. So, Ono abhaken. Und 10, 4. Woche. Wunsch 10 auch durchstreichen und an die 3 weisen. Für die 4. Woche. Ich hätte mir bestimmt auch ein einfaches System ausdenken können, aber ne? Warum einfach, wenn es auch... Es ist dein Baby, du kannst es behandeln und misshandeln, wie du es möchtest. Ja, nicht wirklich. Eigentlich ist es ja dann das von insgesamt, das muss ich auch noch ausrechnen, ganz kompliziert, von 22 Blocks insgesamt. Da wird ja sicherlich jeder sich bemühen, etwas Gutes abzuliefern. Ich werde es jedenfalls tun. Also ich kenne meinen Wunsch noch nicht, also ich kann sein, dass ich es gleich noch zurückziehe. Hat auch von jemand gefragt, was denn eigentlich ist, wenn es einen Wunsch gibt, den er selber nicht erfüllen kann. So noch eine Wunschtaufbörse gibt. Also ah, okay. Also wenn der Podcast dann abrupt endet, dann hat dir der Wunsch nicht gefallen. Ja, falls er jemals erscheint, falls du nicht wieder vorher läufst. Ja, also der Wunsch ist diesmal. Diese Seitenhebe kann ich nur mit genug Bier trinken. Was passiert in der Stadt und wer erzählt was drüber? Gewünscht von Rorschach Hamster, also dem Secret Centicore Meister. Quasi. Ja, also der letztes Jahr schon mitgemacht hat, der auch dieses Jahr beim Englischen mitmacht. Den habe ich in der Tabelle, ich habe es schon verraten. Und auch dieses Jahr dabei ist beim Deutschen. Gut, gucken wir mal, wohin der Wunsch geht. Jetzt aber die 18. Also was passiert in der Stadt und wer erzählt darüber, das ist natürlich super allgemein, da kann man echt viel rausholen. Ich war übrigens gar nicht mehr die 18, sondern die 17, aber es ist die 8. So, muss man mal 2 überspringen, sind wir bei der 10. Das heißt, der erste Wunsch, der ans D6 Ideas Team geht. Naja, da machst du bestimmt was draus. Die 9. Und jetzt fahren wir wieder in der ersten Woche. Zack. Die 9, 10, erste Woche. So. Da ein Haken dran. Ja, das muss auch noch im Bereich des W20 sein. Also. Der Wunsch ist die 17. Das könnte jetzt schon das viel sein. Ich ziehe mal kurz die Wünsche durch. Das sind die weggekreuzten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind vergeben. Damit gibt es noch genau 17. Das heißt, die 17 bin ich. Mein Wunsch. Welche Spuren, Schätze oder Hinterlassenschaften könnten von einer alten, untergegangenen Hobgoblin-Kultur zeugen, für die sich Abenteurer noch heute in höchste Gefahr begeben? Da spiele ich ein passendes Szenario. Ja, tatsächlich. Ja, das haben glaube ich, viele gemacht. Das ist natürlich irgendwas, was sie für ihre aktuelle Kampagne gebrauchen können. Ich habe es nicht anders gemacht. Mhm. Die Hobgoblins erleben auch gerade ihren zweiten Frühling. Auf jeden Fall. So, der Wunsch ist weg und geht an. So, also 17 müssen wir es noch haben. Mhm. Die 12. 12. 14. 15, geht an die 15, weil wir 3 überspringen, weil 3 schon abgehakt sind. Das ist Niniane von Stories and Characters WordPress.com. Herzlichen Glückwunsch. Die den Anduin macht. Mit der, ach ne, ich wollte schon mal, mit der du gemeinsam am Stand gestanden hast, aber nein, du hast sie immer von dem Stand gedrückt auf der RPC. Insofern, wir haben schon mal gemeinsam am Stand gestanden. Also nicht nur wir, sondern ich auch mit. Insbesondere du dann, ja. Ja. So. Das weg. 15 und die Woche wäre die zweite Woche. Dann sind wir jetzt wieder bei der dritten Woche. Oder wenn ich es auf dem Podcast nachhöre, auch schon bei der vierten oder so. Und vielleicht auch das passende Ostergeschenk. So, zählen wir wieder durch. Das ist jetzt, wenn man jetzt bei dem, gut, müsste ja noch locker reichen. Das heißt, bei 17 kommt, ab 17 kommt jetzt der Reroll. Ne, 16 Wünsche müsst ihr noch haben. Muss ich anfangen? Ja. Ja, du bist dran. Gut, die 14. Das ist also bei der 17er Reroll von hinten gezählt. Der ist noch da. Der ist auch da, der ist auch da. Ah, von. Ich lese Ihnen erstmal den Wunsch vor, er ist so schön unterschrieben. Lieber Geheimnachtsmann, ich war das ganze Jahr über braver als sonst. Daher wünsche ich mir ein spannendes Sword and Sorcery Abenteuer, das komplett in einer riesigen, noch aktuell genutzten Bibliothek spielt. Keine Ruine, sondern eher wie die noch aktive Bibliothek von Alexandria. Vielen Dank, dein Krongar der Lesefreudige. Das ist natürlich von. Vom deutschen Bullblock. Aus Barbarians of Lemuria. Ja, den finde ich auch klasse. Von Krongar, den Lesefreudigen. Das ist Geheimnachtsmann. Ja, Geheimnachtsmann, ja. Das ist ein super Titel, aber der ist hier leider nicht vorher vom Krongar gekommen. Aber er mag vielleicht das nächste Jahr prägen. Auf jeden Fall. Also Geheimnachtsmann, super. Also ein schwacher Hinweis an der Stelle. So, Wunsch ist weg. Gucken wir, an wen er geht. Bibliothek. Hab ich gewürfelt? Ja, du darfst auch denjenigen auswählen, der den Wunsch bekommt. Die Einzelner, das machst du mal einfach. Das ist Lars Alexander vom Matt Künderland-Blog. Oder vielleicht auch Matt Künderland-Blog. Spot.de.com. /EU. Ja. Ja. Das war zum Beispiel eine der Blogs, die sind recht neu bei RSP-Blogs. Ich weiß gar nicht, was da so im Allgemeinen steht. Ich glaube, er macht hauptsächlich was zu DSA oder sonst irgendwelche Eigenentwicklungen. Habe ich noch nicht so. Ich bin in letzter Zeit nicht so oft im Internet. Da habe ich nur kurz auf den Blog geschaut bisher. Gut, also. Der bekommt den Wunsch von. Das ist die 19. Jetzt sind wir bei der dritten Woche. Geht an die 1 in der dritten Woche. So, der Reroll müsste also bei 16 sein. 5. Wunsch 5 ist auch einfach. Da haben wir noch keinen Schlag. Ich wünsche mir möglichst Deutscher. Ich meine, ich wünsche mir möglichst Deutsche in Häkchen, Monster und Fabelwesen. Ja, dann Zombie-Nazis sind ja schon mal gern gesehene Gäste. Ja. Hast du meine Anspielung verstanden, ja? Nein. Okay. Der Wunsch ist von Carsten alias Blechpirat, von richtigspieler.de, also dem Macher von unter anderem von RSP-Blogs. Er macht ja noch einiges anderes, wie die Con-Kalenderliste und Cyberpunk Blogs hat er auch noch. Mhm. Ja, fleißiger Mensch. Ja, der möchte mit deutschen Monstern und Fabelwesen konfrontiert werden. Mhm. Wäre das dein Ding? Na klar. Wer, ich muss überlegen, wie hieß der Film? Ich merke es mir für Zombie Slayer erstmal. Durchaus. Ansonsten fällt mir noch dazu ein, bevor du würfelst. Im Zunftblatt gibt es immer eine größere Monstersektion, wo auch sehr typische und Sagenmonster und griechische Monster und da ist jedenfalls genau das drin, was er im Prinzip sucht, aber ich überlege, ob die überhaupt auch so typisch deutsche Sachen haben. Ich meine, die sind da so mit drunter gemischt. Also wenn Wobei das eigentlich mal interessant tatsächlich ist, also mal abseits der Nazis, jetzt so die alte Nibelungen beispielsweise, was ist ja, du hast ja zum Beispiel, also wenn ich den Wunsch kriegen würde, das heißt, wirf du doch mal aus, wenn du ihn kriegst, bevor ich verrate, wie ich es mache. Erste Anreize geben kannst, ja. 14 könnte sogar... Es müsste einer drüber sein. Aber ich zähle aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wow, wie ist es? So. Wurmi. Das heißt, 21 ist immer wieder bei der ersten Woche, ne? Mhm. Oh ja, gut, das ist ja so. Shadowrun. Da sind ja diese in den ganzen Deutschland-Quellenbüchern, Deutschland in den Schatten, sind ja auch Trolle. Also diese typisch deutschen Trolle, weißt du? Mhm. Und da würde ich natürlich auch mal reinschielen. Dann wahrscheinlich bei Google nachlesen. Oder bei Wikipedia nachlesen. Und auf dieser Basis dann mein Wissen langsam ausbreiten. Naja, also werden bestimmt auch Nazi-Trolle darunter sein. Ich sehe schon, du brauchst es. Du brauchst eine massive Abreibung bei Zombie Slayers. Auf jeden Fall. Mit Troll-Nazi-Zombies. Mhm. Das wäre natürlich noch besser. So, der wäre verteilt. Dann den Ecke wieder. Mhm. Die 1. Wunsch 1 haben wir tatsächlich noch nicht. Das ist nämlich, ich wünsche mir ungewöhnlich gesellige Gefährten als Reisende auf interstellaren Raumschiffen. Von Lars Alexander. Von Matt Künderan. Blog. Gesellige Gefährten. Ich glaube, der nennt als nächstes seinen Blog um. Aber davon, wenn er hört, wie furchtbar ich das ausspreche. Aber gut. Nicht unsere Schuld. Da fällt mir doch spontan, es gibt doch diese legendäre Star Trek-Folge mit diesen kleinen Plüschtieren. Tribbles, ja. Die Tribbles, genau. Das stimmt. Meinst du, dass... die sind ungewöhnlich gesellig, ja, das stimmt. 12. So, eins, fällt raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ach, vergessen. 11, 12, geht an Agame von A Shadow of a Dice. Richtig, dem frischen Block. Ja, dem frischen Block mit auf jeden Fall einem alten Thema. Jedenfalls der letzte Artikel war über ums Würfeldrehen und... Jawohl, es wird wieder ordentlich drauf gedroschen. Na klar. Ich hätte mich auch persönlich mit Freude beteiligt, aber naja, die Zeit. Die liebe Zeit. Aber es ist immer interessant, was ich so für Leute einfinde. Ist ja auch ein sehr massenkompatibles Thema. Ja, das auf jeden Fall. Das wollen wir, das will ich gar nicht abstreiten. Ne? Gut, ich weiß ja von Agamil, dass ein Freund von Traveller ist. Insofern das könnte ich das sogar ansprechen. Genau. Weißt du aus dem Kopf, ob es Wünsche gibt, was die Tavernen betreffen? Ich habe eine gute Nachricht für mich. Nein! Ja, ich glaube, für Tavernen gibt es tatsächlich keinen Wunsch. Der verflucht. Du hättest ja mitmachen können. Ja, aber stimmt. Ich musste sagen, jetzt ist es zu spät. Wenn jetzt nicht am Anfang des Podcasts noch den 24. Ja. Wunsch ist. Ich kenne ja das Glück, dass dann du diesen Wunsch bekommen hättest. Hätte ich eine leere Seite abgegeben. Ich wollte sagen, dann wärst du auch schon vom Wettbewerb ausgeschlossen, vermutlich. Was hättest du denn von Tavernen gewünscht? Ungewöhnliche Tavernenspiele zum Beispiel. Ach, gibt's auch schon tausend Artikel zu. Ich schicke dir einen Link. Danke. Dann ist da Ruhe die nächsten Jahre. So, jetzt müsste der W12 langsam reichen. Achso, wo sind wir denn? Ja, stimmt. Aber ich zähle es beim W12. Also ja, ich meine, wie viel sind da noch übrig? Ja. 12. Cool. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Ich muss ja hier aber nochmal durchkreuzen. Dann schreibe ich das nochmal dran. Die 9. Konger, der Leserfreudige, hat jetzt auf beide Seiten geschafft. Das nämlich auf Arbeit ausgedruckt und irgendwie hat dieser bekloppte Open Office immer nur genau eine Seite. Das heißt, ich musste das wieder neu reinkopieren. Aber ich habe es hinbekommen. Wo war ich? Die 9, die 10, die 11. Ja, 11 gibt es noch. Na gut, also dann nehmen wir 12 tatsächlich gut bedient. Ja. Es geht um Wunsch Nummer 2. So. Ich wünsche mir einen sympathischen Erzschurken für eine Kampagne, der wohldurchdachte Motive hat und die Helden auf seine Seite ziehen könnte. Von Belchior. Dem Space Pirates Lektor. So, wollen wir sehen, an wen sie gehen? Ja. Sympathische Erzschurken sind auch bei mir immer gern gesehen. So, die 8 zählen aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, der geht an Tequila. Von Tequilas Welt. Das müsste wohl bei der zweiten Woche sein. Ja, Mensch. Abhaken. Zip. Da würde mir jetzt gleich einfallen, Reistlin, der ein Gott werden will. Sympathischer und nachvollziehbarer geht's. Das ist dir aber in den letzten 18 Kampagnen auch schon eingefallen. Das ist halt ein klassisches Motiv für mich. Ja, das ist auch das einzige klassische Motiv, das du kennst. Ja, also ich meine, als Beispiel ist das tatsächlich... gut. Findest du? Nee. Ja, dachte ich mir. Ja, war so nachdenkenswert. Also in den Grundbüchern ist ja quasi, es ist ja umgekehrt, dass man ein zwielichtiger Charakter stellt sich in die Dienste des Guten. Aber das ist natürlich recht, in Legende werden ja seine Motive. Aber er ist ja auch nie, kann man ihn Schurke nennen? Ist er wirklich ein Schurke? Ein Bösewicht? Nein, er ist ein Egoist, definitiv. Ja. Handelt ja auch aus eigenen Motiven. Also gut, Egoist wäre ja bei D&D auch durchaus mit chaotisch belegt. Aber immer nicht, man kann ja immer noch chaotisch neutral sein oder so. Angeblich ist es auch chaotisch gut, davon abgesehen, aber. In welche Gesinnung würdest du einen Reißling verpassen? Ich selber neutral gut. Ja, na klar, neutral gut, logisch. Das hätte mich jetzt bei deinem Gesinnungswürfel nicht überrascht, aber du meinst wahrscheinlich neutral böse. Ja. Mhm. Weil laut D&D-Spielregeln ja die neutral bösen Charaktere diese sind, oder die Charaktere sind, die andere ausnutzen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und das tut Reißlin auch nun sehr eindeutig. Ich möchte dich nicht korrigieren, aber es ist genau umgekehrt. Das machen doch die neutral guten Charaktere. Ich hab's doch gewusst. Nee, sozusagen Charaktere, die andere ausnutzen, Palava, zählen als neutral böse. Der größte Fehler beim Gesinnungssystem. Ich meinte doch neutral böse, was habe ich denn gesagt? Ja, du meinst, neutral böse ist zzt. Und ich sage, es ist aber genau andersrum. Zzt ist neutral böse. Ja, okay. Weil es kann ja auch andere Sachen können ja auch neutral böse sein. Also, finde ich ganz wichtig, aus einer Gesinnung darf keine Zwangshandlung folgen. Okay. Ja, sondern die Handlung muss immer zur Gesinnung führen. Ja, gut, dann drehen wir es um. Ja, aber ich denke, daraus entstehen auch die meisten Streit, so, dann bist du Ritterfell gut, du musst es doch. Ich könnte jetzt noch eine großartige Geschichte von... Moment, da fallen mir auch ein, zwei Geschichten ein. Ja, gut, lass mir das. Das ist unerträglich. Das ist wie Tavernengespräch. Was? Ja. Die sind auch neutral böse. Da würde ich dir beipflichten, ja. Die sind per se neutral böse, und zwar spielerseitig, nicht spielercharakterseitig. Ich habe übrigens, da muss ich doch mal eine Sache erzählen, ne? Jetzt tut mir leid. Und zwar ein Warhammer-Abenteuer an einem Abend. Die Spieler waren in der dritten Kneipe drin, ich war einer der Spieler. So. Und die Kritik hinterher war, ja, in der ersten Tabelle haben wir es noch ganz schön ausgespielt, die zweite war auch cool, aber in der dritten, das hätten wir wirklich besser ausspielen können. So. Ja, sag ich doch, das ist doch mein Motto. Ja. Und zwar um 1 Uhr nachts und jeder wollte nach Hause. Aber so, Also, nein. Habe ich das geleitet? Nein, du hast nicht geleitet. Du bist da völlig befreit von dich. Ich fand bloß diese Kritik fand ich auch befreit. Aber nicht, sein aber nicht befreit. Das hättest du sein, ja. Das ist dir zuzutrauen. Absolut. So, okay. Der W12, das heißt, jetzt sind wir beim W10. Ja, würfel ich ihn mal. Das heißt, alles über 2 ist minus 1. Die 9, also die 10. Aha. Das ist plus 1. Ja, also das gewürfelt ist plus 1. Die Zahlen, die hier stehen, sind minus 1, genau. Alles ist relativ. Ja, gibt ja 11, deswegen ist ja minus 1, ne? Bestätigst du die Korrektheit? Ich möchte deine mathematischen Fähigkeiten nicht anzweifeln. Ja, gut. Also, dass du 10 minus 1 noch rechnen kannst, traue ich nicht nur dir, auch deinen Nichten zu. Oh, die werden sich freuen. So, ein Königreich wurde von seinem König schlecht geführt und ist dekadent geworden. Nun hat der Sohn des Königs die Krone übernommen und versucht, das Reich wieder neu zu ordnen. Missstände zu beseitigen und das Staatssäckel wieder zu füllen. Welche Intrigen können den jungen König bei seinen Zielen im Wege stehen? Und wer betreibt diese? Warum? Geil. Das gefällt mir. Das ist schön. Ist übrigens von Jan von den Malspölern. Also ein Teil von Herzliche Rollenspiele. Das wird schon sehr politisch. Das gefällt mir. Ja. Ja. Ich würde ja durchaus gerne mit dir mal Kingmaker spielen. Aber... ich weiß nicht, wer der Rest der Gruppe sein soll. So. Du wolltest machen was wie bei... hätten wir das auch geklärt. Bei Grimmstein, ich spiele einfach alle. Sehr schön, sehr gute Idee. Was ist denn Mitspieler befreit? Du hast ja selbst gesagt, wenn du vier Charaktere spielst, klappt es immer am besten. Das ist nicht falsch. Keine störenden Mitspieler, ganz richtig. So, die 20 geht an. Würfel mal bitte aus. Ne, ich würfel aus. Ja. Die 6. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6 geht ans D6-Teams. Jawohl. Da haben wir den Wunsch. Da die Nummer. Da bin ich ja mal auf das Ergebnis echt gespannt. Eine Woche und das ist Wunsch 20. Wunsch 20. So, gut, dann, was übrigens wirklich daran geht, dass natürlich Pläne, die man fasst, tatsächlich mal koordiniert ablaufen, weil das ist, glaube ich, so eins der nervigsten Sachen, so, ja, wir machen das jetzt, ich habe das neulich bei Pathfinder, da haben wir uns so eine Minute besprochen, wer jetzt vorgeht und wie und was und wo, war auch wichtig. weil gerade einer der Charaktere gestorben ist. Also wir wussten, die Opposition, die da kommt, ist gewaltig. Denn, ach, mir hat so viel Gelaber, ich geh jetzt vor. Der Hexenmeister. Naja. Hm. Die Offensivkraft schlechthin. Ja, richtig. Es war wieder ein Vergnügen. Und hat überlebt. Ja. An der anderen Stelle, auch der Hexenmeister, wir haben einen, quasi eine Tür, dem gegenüber eine Säule, beides Ruß geschwärzt. So, eine Feuerballfalle. So gegrübelt, ja, wir können es auskontern hinter der Säule und ein Seil ziehen und ach, jetzt reiß ich mal die Tür auf. Leider war diese Feuerballfalle leer, sonst wäre es, sonst hätte es das verdiente Ende genommen. Naja, gut. Wir haben das auch geklärt. Ja, falsche Entscheidung zur falschen Zeit. Im Gegensatz zu meinem die Stuhlbeine vereisen und aus dem Zimmer rausziehen, um einen neuen, aber das klappte viel besser. Das stimmt. So, auch so eine kranke Idee, müssen wir mal gucken. Sind wir schon beim W8 vielleicht angelangt? Nee, muss noch einmal der W10 sein, wenn sie 10 einen Reroll. Die 4 müsste das sein. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Hallo, lieber Rollenspielblogger. Ich wünsche mir ein Abenteuer für die Monsterjäger-Einheit Soko 2, bei dem es nicht primär ums Monsterjagen geht. Schön wäre es, gleich fertige Charaktere dabei zu haben. Von Stefan. Von Stefan Oman Blog. Bei der es nicht primär ums Monsterjagen geht. Der Monsterjäger-Einheit, bei der es nicht primär ums Monsterjagen geht. Bei dem Abenteuer. Ah ja. Sonst schon. Ja, genau. Das Vorbild ist, wie hieß das? Monster Unit 2 oder so ähnlich? Kennst du die Serie? Ja, ich glaube schon. Männlein, Weiblein und Sagen Putana mit dabei. Kann das sein? Ja, genau. Stimmt. Genau. Ja, okay. Ich habe mich auch noch so düster erinnert. Ich kann mich auch ganz dunkel noch daran erinnern. Ja. Ich vermute mal ganz stark, er spielt sowas wie Rippers zurzeit. Aber das ist doch das Primärziel von denen, oder? Monsterjagen? Ja, aber das kann, soll ja so anscheinend so eine Einheit geben. Bloß wahrscheinlich findet er das einfach, Abenteuer zu entwickeln, wo es ums Monsterjagen geht. Was ihm fehlt, ist wahrscheinlich ein Abenteuer, wo es nicht ums Monsterjagen geht. Ja, da wäre vielleicht als Beispiel dann Warehouse 13. Du sollst ihm jetzt keine, du sollst dir den Wunsch nicht erfüllen. Aber ich fühle mich mal angesprochen. Warehouse 13, ja. Passt ganz gut in den Style rein, das stimmt. Könnte der es erfüllt, würde er das hier rechtzeitig hören, der durchaus. Oh mein Gott, das könnte ich schon wieder werden. Ja, du hast gar nicht gewürfelt, das stimmt. Ich muss noch aufwürfeln. Könnte man durchaus als Anregung nehmen. Wieder die 4. Ja, das bin schon mal nicht ich. So, 1, 2, 3, 4. Der Wunsch geht an Daniel von System Matters. Ah. Unserem Lieblingspodcast. Du hörst ihn wie oft? Ja, hör auf. Du bist. Darf ich das rausschneiden? Nee. Du bist nicht so der Podcast-Hörer. Vielleicht werde ich es noch. Wenn ich mir mal die Mühe mache, Podcast zu hören. Ja, mach mal. Lohnt sich. System Matters immer regelmäßig dabei. Ich müsste mir ja Zeit nehmen, um sowas zu hören. Du hast es ja ein Häkchen einfach. Du kannst ja, wenn du zur Arbeit fährst, das mal hören. Genau. Das empfällt bei mir, weil ich morgens mal mitgenommen werde. Richtig. muss ich nicht diese schönen DSA-Hörbücher hören. Obwohl mir das letzte durchaus gar nicht schlecht gefallen hat, muss ich zugeben. Mhm. Das wäre, ja, da kann ich gleich noch was zu sagen, wenn ein anderer Wunsch kommt. So, den haben wir verteilt. Abgehakt und jawohl. Ja, also Warehouse 13 als Inspiration wäre sicherlich nicht das Dümmste für Nicht-Monster-Schlachter-Abenteuer. Naja. Gut. Ja. Der nächste bin ich. Ist das noch jetzt W10? Nee, jetzt muss es eigentlich schon W8 sein. Schraube ich die Zahlen mal neu dran. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Die 3. Mein Wunsch. Ich wollte immer schon mal Spielmaterial haben, das mit einem Strand zu tun hat. Von Moritz. Von Blogspot.com. Mhm. Piraten! Piraten! Stimmt, wir haben Greifenklaue Nummer 6, Kupferküste. Mhm, zum Beispiel. Könnte man gleich, mal gucken, ob du mich auswürfelst. Außerdem musst du dich selber auswürfeln. Naja, dann brauche ich eine 8. Strand! Die 8, na gucke. Strand! Oh ja. Man staune, so, ich bin die 23. Und ja. Strand, bitte, Christoph, noch mehr Tipps außer Piraten? Ja, Strand. Strand, Strand, Strand. Würde mir jetzt noch einfallen, Point Whitmark. Spontan. Also, es hat zwar tatsächlich einerseits wenig mit Strand zu tun, haben fast keine Strandabenteuer. Im Gegensatz zum Beispiel zu den drei Fragezeichen. Ja, aber der Leuchtturm ist der Küste. Aber ein Leuchtturm ist eine hervorragende Idee, ganz genau. Mhm. Ja. Also, Leuchtturm. Die Analogie wollte ich damit herstellen. Ja. Ich habe auch mal ein Abenteuer gespielt. Darf ich das verraten? Nee, das benutze ich ja. Das raube ich ja raus. Nee, mit einem, hast du auch mitgespielt hier bei DCC, wo das Schiff vor der Küste auf ein Riff aufgelaufen ist und man rüber mit einem Boot rüber gerudert ist und dann dieses Boot erforscht hat. Das war auch sehr cool. Da war ich nicht dabei. Ach, da warst du geistig nicht dabei. DC. Nein, bei DCC war ich jetzt das erste Mal. Die DCC Altrunde war das, wo die Teufelsbraut gerade dazugestoßen ist. Das war ihr erstes Abenteuer. Oder danach ist sie erst dazugestoßen. Da müsstest du eigentlich mittendrin gewesen sein. Weißt du, die bei Olaf in Fallersleben noch? Fallersleben. Ach du meine Güte. Okay, das ist schon ein paar Jahre her. Ich trinke einfach weniger Bier als du. Das kann sogar sein. Ja. Ja, das ist zum Beispiel auch eine Idee, aber Strand gut, also. Ah, da fällt mir gleich noch was ein. Nämlich, sagt dir Mandara was? Mandala? Mandara. Mandara. Eine ZDF-Weihnachtsserie. Das gab es ja früher mal, jedes Jahr eine neue Serie. 6 Teiler. Die Hörspielversion sehr cool umgesetzt. Oh, war das mit Horst. Also es war basierend auf der Fernsehtonspur. Ich glaube, es war Horst Frank, genau. Der da auch mitgespielt hat. Als Bösewicht. Und sehr cool, weil es erst so in der Vergangenheit spielt. So mit eben nicht Strandpiraten, sondern es war ja damals so, das Strandgut, was eingespült wurde, auch von Schiffen, gehörte denen, die es finden. Da liegt natürlich nichts näher als den, wie du schon, wo wohl mal Leuchtturm war, ne, die Lichtsignale auszusetzen, Schiffe zum Auflaufen zu bringen, die Überlebenden zu erschlagen und das, was man findet, halt einzusammeln. Ein gutes Konzept. Ja, davon haben die halt gelebt. Strandräuber. Und dann gibt es irgendwann noch so einen Zeitensprung und naja, jedenfalls spielt das alles am Strand und hat, oh, das höre ich dann gleich mal durch. Okay, Horst Frank als Bösewicht, der hat mich jetzt eher an Tim Thaler. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war es auch eine der grandiosen Hörspielstimmen. Das könnte durchaus Horst Frank gewesen sein. Ja, das ist super. Da kommt dann noch. Ach genau, Martin hat sich sogar mal die Fernsehserie gekauft. Die leicht mir glatt mal wieder aus. Die können wir jetzt zusammen gucken. Ich gratuliere. Was darf ich denn jetzt sagen? Ja, darfst du sagen. Wenn das so ein Erfolg war wie Flash Gordon, dann. Also Flash Gordon, möchte ich sagen, habe ich für 5 Tickets vertauscht. Das ist, oh Gott, tatsächlich. Die Höchstticketzahl. Ja, da muss aber Flash Gordon Liebhaber gewesen sein. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ein geistig umnachteter. Ich glaube, es ist einfach sehr. Ich glaube, es wurden nur 3 DVDs weltweit davon gepresst. Ja, vermutlich. Von daher könnte es sein, dass ich ein schlechtes Geschäft gemacht habe. Nee, also mal da ist noch eine, wie gesagt, deutsche ZDF-Serie. Das macht sie nicht unbedingt besser als Flash Gordon, aber. Als kanadischer Science-Fiction-Trash da ist sie unter Garantie besser. Ja, auch wenn sie von 1980 irgendwann ist. Vor allem als kanadischer Science-Fiction-Trash. Und die Hörspielserie von Europa umgesetzt natürlich. Die machen das ja gar nicht schlecht. Du musst immer mal googeln, das bin ich ja interessiert. Ja. Streich gleich auf, man daran läuft oben. So, bin ich fertig. Fick ich morgen Moritz? Nein. Ich könnte mir auch noch durchaus so eine Art Sandbox vorstellen. Ich bin ja von Sandbox überhaupt total der Kopf voll. Ich bin für Dungeons Lairs. Ja, irgendwann mal für den Labyrinth Lord Abenteuerwettbewerb eingereicht. Frostriss! Und dann habe ich das jetzt neulich für Dungeons Lairs umgesetzt oder bin noch dabei. Also Probe gespielt habe ich schon. Also ja, es ist im Prozess sozusagen. Und habe dazu quasi die Wildnis um Frostriss. Und dazu so ein paar Elemente von Königsmacher. Also quasi das Erforschungssystem und so ein paar Sachen, die sich da entwickeln können. Oder eben auch nicht, kann auch völlig anders kommen. Was halt alles zufällig gesteuert ist. Oder nicht alles, aber ein Teil. Also das finde ich schon sehr faszinierend. Mhm. Am Strand könnte man natürlich auch eine schöne Sandbox oder Inseln, Strand, Schatzinseln. Ha, großartig. Ja. Du kennst es nicht an der Stelle, aber es gibt das Computerspiel Risen von den... Ich kenne den Namen. Immerhin. Und das hat ja nun auch... Naja, nicht das Thema Piraten, das gibt es erst im zweiten Teil des Spiels, aber es findet halt viel am Strand statt. Ja. Ich komme mal vorbei zum Spielen. Hm. Und nun würfle. Schurke. Aber ich glaube, bin ich dran, ja? Wollen wir kurz die Nummer noch streichen? Das war jetzt Strand von Moritz. Wo haben wir denn Moritz? Da, die 3 ist weg. Ja, ansonsten. Also ab hier wird alles ein niedriger. Möge auch die Teufelsbraut als Inspirationsquelle herhalten. Ist das ein Outfilm? Nein, meine Katja. Achso. Piraten! Oh, die 10! Du würfelst eine W10, wenn ein W8 erforderlich ist, ja, dann würfelst du dann auch noch die 10. Also, das ist ja unglaublich. Ja, stimmt. Die 6. So, dann sind wir bei der. Sind wir hier, weil ja minus 1 ab der 2, weil die 3 fehlt. Zick. Mein Wunsch. Ein Beitrag zum Thema: Der Tod ist nicht das Ende. Ob es sich dabei dann um die Beschreibung einer Nachwelt, um eine Maschine, eine theologische Ingame-Abhandlung, ein Abenteuer. Oh. Ist mir gleich gut. Jawohl. Von zauberferneblogspot.de. Philosophisch, theologisch. Theologischer Schwerhammer. Ja. Bin ich mal gespannt, wer da das Glück hat. Mhm. Der Wahnsinn. Die 4. So. 1, 2, 3, 4. Geht an Stefan Roman. Stefan Roman. Mhm. Genau. Oha, dürfen wir sagen, weil der Blog so heißt. Oder die Website so heißt. Jawohl. Nicht ganz ohne. Ist übrigens der Macher der Indie-Insel. Was heißt der Macher, aber der Initiator, sagen wir es mal so. Ja, sehr fleißig im Indie-Bereich. Ja, der wird jedenfalls genug Rollenspiele kennen, wo das Tod nicht, wo der Tod nicht das Ende ist. So, das müsste jetzt, jawohl, 16 und 16. So, Nummer ausradiert, das heißt jetzt ändere ich auf 4-6 um. 3, 4, 5, 6 Wünsche haben wir noch. So, du meinst Teufelsbrot wegen den ganzen Lab. Piraten-Accessoires oder Lebensmittel. Piraten. Piraten ist natürlich auch für Strand gut, aber ich glaube, hätte Moritz Piraten gemöchtet. Wie man das so sagt. Naja, also Strand ist ja auch sehr vielfältig. Genau, ja. Ist ja nicht nur Schildkröten. Piraten. Ja, Schildkröten zum Beispiel. Schildkröten-Suppe. Die Turtles kannst du auch gerne einbringen. Ja, irgendwo noch ein Galapagos-Turtles. Der kennt sie nicht. Schöner Mülleimer. Zack. So, Wunsch 5. Ah ja, das ist auch interessant auf jeden Fall. Mein Wunsch ist ein urbaner Dungeon, sprich eine Stadtbeschreibung einer heutigen Stadt, Klammer auf, gern auch Urban Fantasy, im Stil eines Oldschool Dungeons. Das ist eine coole Idee. Gewünscht von Niniane, vom Anduin, also Stories and Characters, WordPress.com. Hat natürlich sofort Shadowrun im Kopf gehabt, aber Stil eines klassischen Dungeons, das ist natürlich schon ja. Gar nicht schlecht. Ich weiß noch nicht, ob sie damit eher so ein One-Page-Format meint oder diese alten Dinger sind ja auch manchmal ganz schön schwafelig, die kann man auch auf drei Seiten eindampfen. Aber gut, das muss ich ja nicht beantworten in dem Fall. So, dann. Ja, nicht mehr, nee, du hast eine andere. Achso, Ja. Die 2, das ist zumindest nicht so lang zu zählen. 1, 2. Es geht an, noch so, den Ilch von drömtemik.wordpress.com. Das war auch einer der Podcasts, die ich noch nicht kannte. Blogs, die ich noch nicht kannte. Der auch, glaube ich, relativ neu dabei ist. Okay, die 6 ist der Reroll. 5. 5 ist der letzte. Aha. Jetzt. Lieber RPG-Blogger, ich wünsche mir eine Tabelle mit mysteriösen und ungewöhnlichen Wildnisschauplätzen zusammen mit jeweils mindestens einer Abenteueridee oder Anregung. Hm. So, an wen soll es gehen? Achso, übrigens von Agami. Okay. Der Schatten des Würfels kommt im Licht auf eine 3. 1. 2. 3. Oh, geht an den Roschachamster, unseren Secret Sentico-Veteran. Die Wildnis. Ja, der macht daraus. Ja, der macht daraus eine W100-Tabelle, kann ich jetzt schon sagen. So. Inklusive Schauplätzen, ja. 100 Schauplätzen. Pro Ziffer. Mit jeweils W100 Ideen. Na gut, wollen wir die Erwartungen nicht so weit ins Unermessliche treiben. Aber ich finde die Idee sehr cool. Ist auch nicht ganz leicht. Also mysteriös und ungewöhnlich. Also ja, Wildnisschauplätze gewöhnlich würden mir viele einfallen. Ja, das stimmt. Ja, ungewöhnlich würden mir auch ein paar einfallen. Das Schwierige ist, die Hauptinspirationsquelle dafür wäre, glaube ich, Rollenspielabenteuer. Und das ist der Sache ja auch nicht dienlich. Ja, die Frage ist, was ist jetzt noch ungewöhnlich? Richtig. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, bei Pathfinder, der Riese im Wald, der seinen Ring verloren hat. Mhm. Im nächsten Abenteuer konnte man dann seine Ehefrau treffen, die ihn gesucht hat. Das konnte sich auch völlig anders entwickeln, weil kann ja sein, dass die Helden die SC ihn niedergestreckt haben. Kann auch sein, ihr habt ihm, glaube ich, bei der Ringsuche geholfen und so weiter. Also das fand ich sehr lustig, dass da über die verschiedenen Abenteuermodule sich so eine kleine Geschichte erstreckt hat, wenn man es ausgewürfelt hat. Ja, okay. Mhm. Ja, also da in der Falkengrundsequenz zum Beispiel sind einige coole Wildnisbegegnungen drin, auch Schauplätze. Zum Beispiel ist da noch irgendwie so ein ganz mysteriöses Ding. Ich weiß gar nicht, wie das beschrieben war. So irgendwie muss ja fast so wie zerlaufener Wachs einer Kerze, so aber in Größe eines Baums, teilweise farbig, und das war dann ja irgendwie genau sondern Feenblut. Irgendwelche Feen wurden da massakriert, und naja, die haben sich dann seltsam verformt. Okay. Konnte man auch gar nicht allzu viel zu rausfinden, aber der Schauplatz selber war sehr, der würde genau gut da reinpassen, wenn man den noch ein bisschen ausarbeitet und einem dann noch eine Abenteueridee dazu einfällt. Ja. Aber mit so einem Steinkreis irgendwo mit einer Verlichtung kann es halt nicht mehr kommen. Was? Steinkreis? Was? Was? Was? Sagt er, mit einem Steinkreis irgendwo auf einer Lichtung kann man da jetzt nicht mehr. Kommt drauf an, was da passiert, ne? So, das heißt, wir haben Wunsch 5 und 6 weg. Das heißt, eins ideal für die W4. So. 3 merke ich mir jetzt hier mit. Der W4 kommt zum Einsatz. Die 4. Ich wünsche mir Zauberbücher ohne Buch, andere Formen von Spruchsammlungen. Frontarin von Goblinbau WordPress. Die Feuerwand auf einem Hakel feucht. Ja. An mir ist dazu eingefallen. Also eingefallen ist mir dazu gar nichts, aber ich überlege gerade in den Expertenregeln oder im Ultimate Magic war es, glaube ich. Da stehen echt Dutzende von alternativen Magiebüchern drin. Also von irgendwelchen Muschelketten oder Körpertattoos und so weiter. Mhm. Also da waren coole Ideen bei. Aber ja, kann man sicherlich noch mehr finden. Gut, gucken wir an, wen der geht. Achso, ja, guck ich selber. Mach mal. An die 1. Endlich die 1 weg. So. Die 1 ist auch noch. Die 1 ist mittlerweile der Falco von den Söhnen Sigmars. Dem anderen Podcast, der mitmacht. Mhm. Der bekommt jetzt die Wunsch 14. Dritte Woche. An die 2. Dritte Woche. Ja. Wenn es ganz lustig läuft, haben wir natürlich hinterher genau einen Wunsch und denselben Wünschen in Lurich. Ja gut, wenn das Schicksal ist so will, dann... Ja, nee, das ist natürlich... dann müsste unter den letzten beiden das getauscht werden. 2. So. Und der Tor. Mal gucken. 1, 2 gibt's noch. 4 gibt's noch. Nicht mehr. Also die 2. Mein Wunsch lautet. Moment, der ist ja schon verteilt. Achso. Moment, dann haben wir jetzt noch 2 Wünsche. Ja, dann wird das so. Ja, dann muss er am besten normal würfeln, weil das wäre dann ja quasi W4. Also W2. Also quasi 1 bis 2 der erste. Ja. Ist ja auch egal, welchen Wunsch wir jetzt nehmen zuerst. Mein Wunsch wäre, was sagt der... Ach, jetzt, jawohl, jetzt kommt sie, oh nein. Dank. Verrat! Mein Wunsch wäre, was sagt der Wirt zu dem ihm unbekannten Gast, welcher gerade in seine Taverne eintritt? Saufen, Alter! Heda! Wanderer. Hörst du auch den Greifklau-Podcast? Nein, ich schneide ihn nur. Unglaublich. So, das wäre nochmal der alte Eulenbär. Also der bekommt, wo haben wir jetzt den Wunsch? Da. So. Also. 2. Mein Wunsch wäre mysteriöse Plätze, unheimliche Orte, Orakel. Von Tartex. Mhm. Auch schon sehr allgemein gefasst. Ja. Geht an. Ja, komm, das tust du aus, weil das der letzte Wurf ist. 1 bis 2 ist Moritz. Mhm. Die 3 ist Tarin vom Goblinbau. So. Das wäre also. Da ist der Wunsch. Woche. So, und dann bleibt damit noch übrig Moritz und der Wunsch, also Moritz Empfänger, und der Wunsch ist, da unten haben wir ihn, ich wünsche mir ein Ritterabenteuer, das zum Tafelrundenmythos passt, von System Matters. Ja, Mehlhorn, dann viel Spaß beim Ausdenken. Ja gut, das ist, glaube ich, für einen Mehlhorn macht das in 3 Minuten. Danach macht er noch wie 100 Arme. An der Tafelrunde. An der Tafelrunde. Die nächsten haben danach eine Abenteuerkampagne unter der Tafelrunde. In den 6 und das ist die 8. Ja. Ah, puh. Alles verteilt. Alles verteilt. Das mit Würfeln. Unglaublich. Wie gefallen dir die Wünsche? Ja, also 1, 2 sind natürlich sehr global gehalten. Aber im Großen und Ganzen schon spannend. Ja, also du hast recht, global gehalten. Hat zwar einen Vorteil, nämlich dass der, der den Wunsch erfüllt, einen großen Rahmen hat. Wie zum Beispiel beim Strand ist der Rahmen auch noch relativ groß. Ich hätte es mir fast schon ein bisschen konkreter gewünscht. Ja, das war jetzt auch meine Intention. Ja, das ist relativ leicht, da was zu finden, sage ich mal. Genau, aber andererseits ist es natürlich immer dann schwierig, wenn schon konkret was gewünscht ist, abseits der ausgetretenen Pfade. Wie zum Beispiel mysteriöse oder ungewöhnliche Wildnisschauplätze. Ja, mir, ne? So, wenn ich irgendwo eine Inspiration habe, ist ja genau daraus resultierend auch der Schauplatz schon wieder gewöhnlich, weil irgendwie bekannt ist. Richtig, in dem Fall auch spontan zwei, drei Sachen ein, aber natürlich logischerweise, weil man sie kennt. Ja. Da wird es nicht ganz so einfach, ja. Genau. Na, ich bin mal sehr gespannt. Also einige Wünsche gefallen mir sehr gut. Mhm. Ich glaube, das ist so, oh, muss ich einbauen, oh, muss ich verwenden. Und ein paar Sachen, also zum Beispiel das mit der Monstereinheit ist natürlich sehr spezifisch, weil schon das Genre vorgegeben ist und trotzdem hätte ich auch Bock darauf, das umzusetzen. Ich glaube, ich würde spontan irgendwie Monster Slayers als Dungeon Slayers irgendwas adaptieren auf zwei Seiten und dann dafür noch ein Abenteuer auf einer dritten, fertig. Finde ich überhaupt faszinierend. Für die Slay dampfen wir gerade diverse Sachen ein. Wie toll das geht. Also du kannst auf zwei, drei Seiten ganze Kampagnen erzählen. Ja, das ist ja der große Vorteil in dem System. Naja, zwei Seiten. Ja, nicht nur an dem System, geht auch bestimmt mit anderen Systemen, aber das ist tatsächlich faszinierend. Dass man unheimlich viel sozusagen Fett ablassen kann und es immer noch schmeckt. Sollten sich die Hersteller diverser fettarmer Produkte auch mal merken. Ja, beim Rollenspiel geht das. Oder irgendwie so halt. Ne? Ja. Also ich finde ganz besonders interessant die Aufgabe eines sympathischen Erzschurken. Denn es ist ja doch schwieriger darzustellen, als man denkt. Denn das... Eines sympathischen, aber zerstreuten Erzschurken. Da wüsste ich nur Vorbild. Mit Allmachtsfantasien, wenn er Charaktere entwirft. Na, ich meine, das... Ja, das stimmt. Das Ziel dieses Erzschurken muss ja schon durchaus so nachvollziehbar sein, dass auch die Spieler denken, okay, das hätte ich vielleicht in der Situation ja auch gemacht. Ja, oder es muss so verschleiert sein. Ja, das kann ja auch, man kann es ja auch so machen, dass die bösen Ziele durchaus verschleiert sind und im Vordergrund. Das muss ja nicht mal böse sein. Also es sind ja zum Beispiel auch so ein Klassiker ist ja halt, opfere 100 Leute, um 10.000 zu retten. Ne? Ja, das gibt es auch immer wieder die Erklärung, dass ich will die Welt vernichten, nur damit Neues erblüht und erwächst. Ja. Und nun... Stirb. Konga, der Lesefreudige, sagt nein. Das finde ich übrigens auch ein super Ding. Also, das wird entweder total genial oder gar nichts. Aber dazwischen geht auch nicht, glaube ich. Das ist auch eine ziemliche Herausforderung mit den... Ja, gibt es bei dem... was habe ich denn da neulich gespielt? Welche drei Computerspiele laufen auf meinem Computer nochmal, Christoph? Außer Minesweeper. Also das eine ist... ich meine dieses... Wo der Cheat relativ schnell... Ja, genau. Und da gab es dann nochmal ein anderes. Dieses Rogue-Style. Rogue-like. Ja gut, das ist die gleiche Schiene, ne? Genau. Ja, jedenfalls, da gab es dann auch, wenn du irgendwas freigespielt hast, konntest du auch in der großen Bibliothek spielen. Ja, cool. Und den Weg frei slayen. Wenn du dich vielleicht erinnerst an die eine Folge von der Schattenkrieger, Sacred, wo die auf dem Weg richtig, sind auch eine gute Idee. Ganz große Bibliothek. Ja. In der Wüste. Wer hat da die Lederbücher gegessen? Die Lederumschläge? Das waren die Menschen, die Untoten? Ich weiß gar nicht mehr. Das war auch sehr cool. Ja, das stimmt. Das war ja mehr oder weniger so ein einheimisches Ja. Ja, was, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ja, weil die ja immerhin irgendwie noch teilweise Nährstoffe in sich hatten, die Umschläge und so. Richtig. Die waren, glaube ich, alle blind auch, ne? Die, ja, ja. Da, ja. Also das war schon so strange, dass wir wirklich, also es war ziemlich cool. Das als Inspiration auch nicht schlecht, ja. Und natürlich, was wir irgendwann neulich gelesen haben, Walter Mörs. Oh ja, die Stadt der träumenden Bücher. Ja, genau. Himmels Willen. Ja, noch größere Bibliothek, glaube ich, geht ja gar nicht als. Richtig. Quasi die ganze Stadt. Genau. Aber das auf drei, das ist natürlich auch schwierig, in Kürze umzusetzen, ja. Wiederum. Ja, also da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Mhm. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, schließen wir den Podcast für heute. Mhm. Und freuen uns auf die nächste Folge. Wünschen an der Stelle vielleicht. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Nee. Nee? Keinen guten Rutsch und so? Ich wünsche mir höchstens einen frohen Geheimnachtsmann. Ja, richtig. Achso, was ich noch sagen kann, der Download soll übrigens zum 2.2.2013 sein, dem Gratis-Rollenspieltag. Aber am 22. geht doch schon die Welt unter. Ja, von daher habe ich mir auch noch keine Mühe gemacht, ein etwas für also ein PDF-Zusammenknüpfer für, wie heißt mein Betriebssystem zum Teufel? Ubuntu. Ubuntu. Mhm. Ja, das hätte ich mir auch, da hätte ich mir auch was für wünschen können eigentlich. Ja, das wäre ein bisschen aus der Reihe gewesen. Zum Beispiel, dass da Excel-Programme laufen oder irgend so eine Scherze. Oder dass mir jemand einen Druckertreiber installiert. Aber dazu komme ich dann Weihnachten auf dich wieder zu. Spätestens dann. Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Ja. Ich freue mich. Ist mir noch glatt aufgefallen, dass wir einen Wunsch tatsächlich nicht verlesen haben. Und zwar, mein Wunsch lautet, was liegt hinter dem großen Portal im Keller des Tempels? Von drömtemig.wordpress.com. Vom Elch. Mhm. Ja, wieder sehr allgemein. Kann man wieder vieles draus machen. Ja. In der Tat. Was würdest du da vermuten? Hinter dem Tempel. Hinter dem Portal. Hinter dem Portal. Ja, im Keller des Tempels. Mh. Meist natürlich die Dimension des Erzschurken. Des Erzschurken? Ja, natürlich. Des finalen Gegners. Ja, also ein Dimensionstor wäre natürlich schon mal Mindeststandard. Ja, ja, eben. Es kann natürlich was völlig anderes hinterliegen. Ja, das, wie einen Zugang zum Unterreich oder. Ja, das ist breit gefächert, das stimmt. Ein Teich. Hm? Mit Tiefseefischen. Ja. Ja. Vielleicht noch eine Fallgrube. Oder ein Strand. Charaktere hier qualvoll das Ende finden. Oder Strand, das würde zu meinem Thema passen. Ne? So, und. Ja. Der Wunsch geht an Kronga den Lesefreudigen. Hm. Naja, da hat er auch was zu schreiben. Ja. Oder zu entdecken. Oder für. Muss aber aus seiner Bibliothek raus. Da, der Kronga der Lesefreude, ja, genau. Gut. Kann sein Talent jetzt einbringen. Da sind wir gespannt drauf. Gut, also frohe Weihnachten, guten Rutsch. Rutsch, vielleicht, genau. Vielleicht machen wir danach auch noch 3 Episoden, aber bis dahin. Alles gut. Gorion wäre vielleicht auch stolz auf euch. Zumindest ein bisschen. Uns. Tschüss. Tschüss. Sehr willkommen, Pathfinder. betritt eine Welt voller Abenteuer, Rätsel und Magie. Du willst immer informiert sein? Hast vielleicht Fragen zum Regelsystem? Oder willst du einfach nur mit Gleichgesinnten diskutieren? Das alles und noch viel mehr bietet dir weltenwunde.de. Die Seite für Pathfinder-Rollenspieler.